plötzlich kopfüber steht. Schuld daran war nur ein Blick und danach gab's für mich kein Zurück. Da waren nicht nur schöne Augen, da war ein richtiger Mann. Oh la la, oh la la, oh la la. Schöner Mann, wie ein Traum stehst du da. Du bist schick und du hast so viel Charme. Nimm mich bitte ganz fest in den Arm. Du gefällst mir, das weißt du genau. Dieser Blick, davon träumt jede Frau. Was hast du mit mir gemacht? Ich hätte niemals an sowas gedacht, dass einer kommt so wie du und erobert mein Herz gleich in mir. Ja, ich bin verliebt ohne Grenzen. Du machst mich jedes Mal.